Vor 67 Jahren entfesselten die USA Erzfeind des koreanischen Volkes einen Krieg gegen die junge DEVJK. Die Wunde des Krieges, die noch nicht geschlossen hat, klagt auch heute die Aggressoren ihre unverzeihlichen Verbrechen an. In den vergangenen mehr als 60 Jahren seit dem Beginn des Vaterländischen Befreiungskrieges wurden in allen Gebieten der DEVJK über 800.000 Sprengstoffe der USA beseitigt. Noch heute werden die Überbleibsel der Ermordung und Zerstörung durch Amerikaner ununterbrochen entdeckt. Das zeigt erneut deutlich, dass der Aggressionskrieg der USA gegen Korea ganz grausam und unmenschlich war und entlarvt und verurteilt vor aller Welt die Brutalität der US-Aggressoren.